Sicherlich können Sie sich daran noch erinnern. Vor etwa einem Jahr war es, da sickerte durch, dass die Berliner CDU in den Spendenskandal verwickelt ist. Der damalige regierende Oberbürgermeister Berlins, Eberhard Diepgen, tat sich schwer damit, entsprechend zu reagieren und sich um Aufklärung zu bemühen. Damals, so sagen heute viele, begann der Abstieg des CDU-Mannes. Klaus Wowereit von der SPD löste ihn dann im Frühsommer als Oberbürgermeister ab. Und nun ist Diepgen nicht einmal mehr Vorsitzender der CDU in Berlin. Er ist also zurückgetreten, enttäuscht von der Niederlage im Kampf um die Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl. Die Turbulenzen während der heutigen CDU-Landesvertreterversammlung hat Dorothea Jung beobachtet. Die Niederlage war Eberhard Diepgen buchstäblich in die Glieder gefahren. Mit seltsam tastenden Bewegungen, starrem Gesichtsausdruck und leicht wackeliger Stimme trat er am Nachmittag leichenblass vor die Menschen, die ihm den ersten Platz auf der Liste zur Bundestagswahl verweigert hatten. Das Votum der Delegierten nannte Eberhard Diepgen legitim und demokratisch, aber er sah es nicht nur als eine Entscheidung über den Listenplatz an, sondern er interpretierte es als ein Votum gegen ihn und seine Politik. Aus meiner Sicht gibt es dabei keinen wirklichen Unterschied in der logischen Argumentation, ob das nun Listenplatz 1 oder Listenplatz 2 ist. Deswegen stehe ich für eine erweiterte nächste Kandidatur auch auf anderen Listenplätzen nicht zur Verfügung. Und ich ergänze, es soll niemand von mir den Eindruck haben, dass ich irgendwo im Deutschen Bundestag eine Ehrenrunde drehen wollte oder so etwas. Mit bewegten Worten bedankte sich Eberhard Diepgen bei seiner Partei. Dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, in den letzten Jahren für meine Heimatstadt Wichtiges mitzugestalten. Mit Fehlern, mit richtigen Dingen. Dann erklärte Eberhard Diepgen auch seinen Rücktritt vom Landesvorsitz der Berliner CDU. Für Frank Steffel, den Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus, war das keine Überraschung. Eberhard Diepgen hat an seiner Kandidatur festgehalten, gegen den Ratschlag vieler Wohlmeinender. Und die Delegierten haben dann das getan, was ich vermutet habe, sich für eine Zäsur entschieden, sodass das eine bittere Stunde ist, die allerdings ein Stück weit vorausschaubar war. Am Vormittag hatte über der Landesvertreterversammlung in Berlin eine sehr angespannte Atmosphäre gelegen. Und nach Eberhard Diepgens Niederlage herrschte auf den Fluren des Versammlungsortes eine eigentümliche Mischung aus Beklommenheit und Erleichterung. Günter Nuke, der Mann, den Eberhard Diepgen auf Platz 2 der Landesliste sehen wollte, war nun der Sieger des Tages. Ihm steht nun der erste Listenplatz zu. Doch Grund zur Euphorie sah der CDU-Bundestagsabgeordnete nicht. Ich glaube, dass insgesamt die Stimmung hier heute und vielleicht auch anderswo ein bisschen schwierig war insgesamt. Und für die Bundestagswahl ist es natürlich mein Interesse, dass wir mit der Landesliste unseren Beitrag als Berliner dazu beitragen, dass Edmund Stoiber als Kanzler nach Berlin kommt. Und das wird noch schwer genug. Die Berliner CDU ist vorerst ohne Führung. Erwartet wird, dass in den kommenden Tagen der gesamte Landesvorstand zurücktritt und ein kommissarischer Vorstand die nächsten wichtigen Schritte organisiert. Ob ein Landesparteitag, wie ursprünglich geplant, im Mai über einen neuen Landesvorsitzenden abstimmen wird, ist noch offen. Kairo, Tel Aviv und Ramallah, das waren die Stationen von Joschka Fischers Nahostreise. Die Bilanz des Bundesaußenministers ist ernüchternd. Die Gespräche haben gezeigt, dass wir auf der einen Seite eine zunehmende Eskalation und Eskalationsgefahr haben, die sehr viel Unglück für die Region, für die beteiligten Völker und vor allen Dingen für unschuldige Menschen mit sich bringen wird. Fischer äußerte sich nach seinem Gespräch mit Palästinenserführer Yasser Arafat in Ramallah. Die Lage sei sehr, sehr ernst und werde von Tag zu Tag schlechter, sagte der Außenminister. Die einzige Alternative dazu ist, den sehr, sehr schwierigen Schritt zu einem Ende der Gewalt, zu einem Ende des Terrors zu machen und über einen Waffenstillstand, der wirklich dann belastbar ist, zu Verhandlungen, zu vertrauensbildenden Maßnahmen und schließlich auch zu Verhandlungen über den Endstatus zu kommen. Das ist meines Erachtens der einzige Weg. Jetzt, der schwierigste Schritt, wird der erste sein. Ich denke, hier gibt es einige Anzeichen der Hoffnung auf israelischer Seite, auf palästinensischer Seite. An diesem Punkt wollen wir weiterarbeiten. Palästinenserführer Yasser Arafat betonte, dass er den Friedensprozess fortsetzen wolle. Arafat sprach Fischers Vermittlung Anfang Juni letzten Jahres an, als der Außenminister nach einem palästinensischen Selbstmordattentat in Tel Aviv eine Waffenruhe ausgehandelt hatte. We cannot forget your effort, Your Excellency, for the peace. Wir erinnern uns an Ihre bisherigen Anstrengungen für den Frieden, vor allem an Ihre Bemühungen, gemeinsam mit der Europäischen Union, mit der internationalen Gemeinschaft, mit den Amerikanern, mit den Russen, mit den Arabern und vor allem mit den Israelis, den Friedensprozess voranzubringen und ihn zu schützen. Seit Anfang Dezember hält Israel Arafat in Ramallah praktisch unter Hausarrest und erklärte ihn damals offiziell für irrelevant. Dass Fischer dennoch zum Palästinenserführer fuhr, ist Ausdruck der Haltung der EU, die Arafat nach wie vor für die einzige Adresse bei den Palästinensern hält. Die Gewalt im Konfliktgebiet hielt auch heute unvermindert an. Im Zentrum von Jenin im Westjordanland kam Nasi Abu Sbah, ein Aktivist der Terrororganisation Hamas, ums Leben, als ein Auto, an dem er gerade vorbeiging, in die Luft flog. Die Explosion ereignete sich im Zentrum der Stadt. In der Nähe spielende Kinder wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den Palästinensern heißt es, es habe sich um ein Attentat der Israelis gehandelt. Die israelische Armee erklärte, sie untersuche den Vorfall. Im Gazastreifen marschierten israelische Truppen erneut in palästinensisches Autonomiegebiet. Dabei fuhren Panzer in ein Flüchtlingslager. Es gab heftige Zusammenstöße. Mit ihren Bordgewehren hätten die Panzer auf Steinewerfer geschossen, berichten Augenzeugen. 3 Palästinenser kamen ums Leben. 2 davon waren Jugendliche. Am Morgen schossen Militante vom Gazastreifen aus eine Qassam-2-Rakete auf israelisches Gebiet ab. Der Einschlag richtete jedoch keinen Schaden an. Am gestrigen späten Abend feuerten Palästinenser im Westjordanland aus dem Hinterhalt auf einen israelischen Autofahrer. Der Mann verstarb wenig später. Die israelische Luftwaffe bombardierte gestern Abend ein Flüchtlingslager im Gazastreifen. Ziel der F-16-Kampfflugzeuge war die dortige Polizeistation. Sie wurde völlig zerstört. Es gab einen Toten und mehr als 30 Verletzte. Ein Beitrag war das von Carsten Kühntop. Vom Nahen Osten also über Usbekistan nach Afghanistan, so zumindest sieht die Reiseplanung des Bundesaußenministers Joschka Fischer derzeit noch aus, entsprechend auch unsere Reihenfolge in der Berichterstattung heute. Denn nachdem gestern der afghanische Tourismusminister Rahman getötet wurde, gab es nun in Kabul den ersten Angriff auf Soldaten der internationalen Friedenstruppe. Wie der Tourismusminister tatsächlich ums Leben kam, wer ihn getötet hat, ist bislang noch nicht geklärt und auch die Details über den heutigen Vorfall sind noch nicht alle bekannt. Doch trotz dieser Vorfälle ist es in Kabul relativ ruhig, wie Michael Weidemann von dort zu berichten weiß. In Kabul herrscht die übliche hektische Aktivität. Übervölkerte Basare, Kinder, die nach dem ersten Dauerregen seit Monaten im Matsch spielen und Verkehrsstaus als fragwürdigste Errungenschaft des nunmehr 3-monatigen Friedens. Von Unruhe, gar Aufstandsstimmung keine Spur. Die Fernsehbilder von den angeblichen schweren Ausschreitungen beim gestrigen Fußballspiel rufen in der Bevölkerung nur Verwunderung hervor. Und auch der Sprecher der deutschen ISAF-Friedenstruppen, Thomas Löbbering, kann die internationale Aufregung um den gestrigen Einsatz nur schwer nachvollziehen. Also wenn ich es vergleiche mit den Randerscheinungen von internationalen Fußballspielen oder teilweise auch Fußballspielen der Bundesliga in Deutschland, war das gestern eine sehr friedliche Veranstaltung. Natürlich hatten die Fans, die keine Karte mehr für das Spiel der Kabuler Stadtauswahl gegen die ISAF-Elf bekommen hatten, versucht, doch noch ins Stadion zu kommen. Und entsprechend ihrem Auftrag drängte das deutsche ISAF-Kontingent gemeinsam mit afghanischen Polizisten die Menge zurück. Doch die vermeintlichen schweren Verletzungen der Soldaten haben sich als harmlos herausgestellt. Es handelt sich dabei um Schürfwunden und leichte Platzwunden. Alle bis auf einen Soldaten sind wieder im Dienst. Das Match selbst, das die internationale Auswahl mit 3:1 gewann, lief dann absolut friedlich ab, so Bundeswehrsprecher Löbbering. Die Begeisterung über das erste sportliche Großereignis in Kabul seit über 6 Jahren blieb völlig im normalen Rahmen. Im Stadion ist es zu keinem Zeitpunkt zu irgendwelchen unruhigen Szenen gekommen. Außerhalb des Stadions haben etwa 10.000 bis 15.000 Menschen in das Stadion hineingedrängt. Und das war gleichzeitig auch der Grund, warum es zeitweilig zu Rangeleien gekommen ist. Doch schon beim Anpfiff hatte sich die Aufregung im Stadion am Kabulfluss wieder gelegt. Deutlich größere Wellen als das Fußballspiel schlägt dagegen nach wie vor die Ermordung des Luftfahrtministers Abdulrahman am Donnerstagabend. In einer nächtlichen Pressekonferenz erhob Regierungschef Hamid Karzai schwere Vorwürfe gegen führende Mitarbeiter des afghanischen Verteidigungsministeriums. Rahman ist ein Märtyrer, so Karzai, und sein Informationsminister Rahim Makhdoom konkretisierte, der tragische Vorfall war das Resultat eines persönlichen Rachefeldzugs und privater Feindseligkeiten. Politische Motive stecken nicht dahinter. Offenbar waren es aber eben auch keine Pilger, die den Luftfahrtminister in seinem startklaren Jet auf der Rollbahn des Kabuler Flughafens ermordeten, sondern eine Gruppe von Attentätern. 3 Personen wurden festgenommen, darunter der Chef des militärischen Geheimdienstes, Abdullah Jan Dawidi, und der stellvertretende Verteidigungsminister, Kalander Beg. 3 weitere Täter, die mit den Pilgern nach Mekka geflogen sind, sollen von der saudischen Regierung schnellstmöglich ausgeliefert werden. Das genaue Motiv der Bluttat bleibt jedoch unklar. Möglicherweise hatte Abdulrahman sich innerhalb der Nordallianz einer anderen Fraktion angeschlossen und wurde deshalb von alten Mitstreitern ermordet. Bei dem Vorfall, der sich bereits in der vergangenen Nacht abgespielt hat, der aber erst jetzt bekannt wurde, überraschten britische ISAF-Soldaten offenbar einen oder mehrere Kriminelle auf frischer Tat. Die Soldaten hatten Dienst an einem Wachtposten, als sie von den Unbekannten plötzlich beschossen wurden. Sie erwiderten das Feuer, woraufhin die Angreifer in einem Auto flüchteten, das später mit mehreren Einschusslöchern aufgefunden wurde. Ob einer der Täter getroffen wurde, ist nicht bekannt. Von den britischen Soldaten wurde niemand verletzt. Als ISAF-Einheiten nach Tagesanbruch das Gebiet durchsuchten, in dem sich der Zwischenfall ereignet hatte, fanden sie in einem Wohnhaus einen Toten und 5 Verletzte vor. Was sich dort ereignete, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Die Situation ist ziemlich unklar, so ein Sprecher des ISAF-Oberkommandos. Der Verstorbene ist offenbar durch eine Kugel getötet worden, die 5 anderen wurden dagegen nicht durch Schusswaffen verletzt. Der Sprecher wollte sich nicht dazu äußern, wodurch die Verletzungen der Opfer stattdessen zustande gekommen waren. Auch über den genauen Tatort oder weitere Hintergründe machte er keine Angaben.